Jürgen, nee, Jürgen, jetzt bin ich schon so verwirrt von Jürgen. Ulrike, 27, hallo. Ja, hallo, morgen. Wang Dongyan. Ja. Ja, zum Jürgen möchte ich gerade sagen, also erstens, Objektivität gibt's nicht. Und zweitens, ich glaube, er hat Probleme mit deiner Bisexualität. Ich glaube, das ist das Problem. Denke ich dann eher auch, ja. Ne? Ja, mein Thema ist Datingline. Ich habe auf einer Datingline jemanden kennengelernt. Ja. Und das wurde sehr intensiv, schon direkt, so einige Tage lang. Mhm. Sehr, sehr intensiv. Er sagt, er hat sich verliebt. Mir ging es dann irgendwie so ähnlich. Und dann haben wir uns getroffen. Mhm. Ja. Und dann? Ja, rat mal. Also um es zeitlich einzuordnen, wann war's? Ja, das ist jetzt eine Woche her. Ganz frisch also? Ja. Und dann hast du dich mit ihm getroffen, nachdem ihr sehr nett miteinander geplaudert habt am Telefon. Ja. Ja, nicht nur geplaudert, also es war wirklich, es ging sehr, sehr weit. Sehr weit? Sehr, sehr weit, ja. Ganz weit? Ja. Bis ans Ziel? Ja. Am Telefon? Nein, nicht Telefonsex. Nein, das nicht. Nein, nein. Aber sehr, sehr intensiv, ihr habt sehr intim geredet auch, ja, sehr persönlich. Ja, emotional, ja. Ja. So, und dann habt ihr euch getroffen? Ja. Aha. Sie zögert. Ja, und dann war nichts mehr. Dann war es weg. Wie, war weg? Dann war der Witz weg. Der Witz war weg? Ja. Also, ihr habt euch dann irgendwo in einem Lokal oder wo auch immer getroffen? Ja. Aha. Ja, und dann habe ich gedacht, nein, das ist er nicht. Aha. Nachdem ich einige Tage lang gedacht habe, das ist er. Wie hast du ihn dir denn vorgestellt? Schon ein bisschen anders, ja. Also er hat sich schon ein bisschen anders beschrieben. Wie hat er sich denn beschrieben? Ja, er, ich glaube, seine subjektive Einschätzung von sich selbst war etwas positiver, als sie dann war. Aha, er hat sich also 1,85 Meter, groß, stark. Na, größer, groß. Größer. Groß, stark, gut aussehen. Ja. Ja. Und dann sahst du wen oder was vor dir? Ja, nicht den Mann, den ich mir vorgestellt habe. Nee, beschreib ihn mal, wie er wirklich aussah. Ja, ach das. Na. Klein? Nein, nicht klein, aber nicht so groß. Und auch nicht so schön. Nicht so groß, nicht so schön, ja. Also, nun stelle ich mir das schon ein bisschen peinlich vor. Dann sitzt man da voreinander und dir war wahrscheinlich in den ersten Sekunden klar, das ist er nicht. Ja. Wie windet man sich aus der Situation da wieder aus? Ja. Ja, und wie? Ja, es fand dann irgendwie auch kein großes Gespräch mehr statt. Wir gingen dann relativ wortlos auseinander, haben dann aber nochmal miteinander gesprochen jetzt am Telefon. Und er stellt es jetzt so dar, dass er sich unter mir auch was anderes vorgestellt hat. Ja. Das war's dann? Ja. Nein, das war's eben nicht. Und ist halt nur so, wenn ich jetzt wieder mit ihm telefoniere oder nachdem ich mit ihm gesprochen habe, fängt es bei ihm wieder an. Was fängt bei ihm wieder an? Dass er halt sagt, dass er sich unheimlich hingezogen fühlt von mir, ja. Ja gut, aber wenn du es nicht bist, ist das auch kein Problem, ne? Dann kannst du sagen, nein, das ist bei mir nicht so und das war's dann. Ja. Ich verstehe das Problem nicht, wo das Problem liegt. Ja, im Grunde schon. Ja, das Problem ist halt, dass wir sehr schnell sehr, sehr nah gekommen sind und dass es dann so arg auseinander ging wieder, ja. Und sich da jetzt wieder ein bisschen rauszulavieren, ist ein bisschen schwierig. Ja. Hast du ihm das eigentlich auch so klar denn ins Gesicht gesagt, dass er nicht deinen Vorstellungen entspricht? Ja. Das schon. Wie hat er darauf reagiert? Dass er das nicht so sieht. Also, dass er halt von mir auch enttäuscht wäre. Mhm. Ja. Also, so ein bisschen im Klartext, du hast ihn jetzt an der Backe, ne? Ja. wenn du ganz frei entscheiden könntest, würdest du am liebsten gar nicht mehr mit ihm telefonieren. Ja. Ja, dann muss es da in die Richtung auch forcieren. Das habe ich, das habe ich. Und er hängt an dir wie eine Klette. Nein, das nicht. Aber du kannst ihm das doch sicher verständlich machen, dann, oder? Ja, also ich finde auch, ich denke, ich habe seine Eitelkeit so ein bisschen getroffen, ja. Mhm. Dass er sich selber so ein bisschen positiver gefühlt hat. Ja. So als. Also allmählich runterfahren, das Ganze. Mhm. Und vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein bei der nächsten Geschichte. Das ist auf jeden Fall. Ulrike, alles Gute. Ja, danke dir auch. Ciao. Herzlich willkommen, Manuela, 20 Jahre alt. Ja, hallo Domia. Hallo Manuela. Bei mir geht es darum. Ich habe einen Freund und der möchte halt, dass ich sein Glied berühre. Und das kann ich einfach nicht. Dass du sein Glied berührst? Ja. Ist auch verständlich, ne, von dem Freund, denke ich mal. Ja, klar, ich verstehe es ja, aber ich kann es einfach nicht, weil ich hatte mal einen Freund gehabt, ich meine, das kann man nicht als Freund bezeichnen, das ging nicht mal eine Woche, und der hat mich halt irgendwie dazu gezwungen, dass ich das bei ihm mache, und seitdem ist es bei mir vorbei, da kann ich das nicht mehr. Wie lange bist du jetzt mit deinem jetzt aktuellen Freund zusammen? Ein Dreivierteljahr. Schon ein Dreivierteljahr? Ja. Und schlaft ihr miteinander? Ja. Aber du magst nicht sein Glied anfassen? Ja, genau. Aber so der normale Sex, das Schlafen miteinander, das funktioniert? Das ist ganz normal, da habe ich keine Probleme mit. Nur halt mit seinem Glied anfassen, das geht nicht. Nun fing das damals an, dieser eine Freund hat dich mehr oder weniger dazu gezwungen. Ja. Wie hat er das gemacht? Ja, ich weiß nicht, wir waren halt bei ihm und da kam er halt und Manu, mach doch und tu doch, und ich so, oh nee, ich weiß nicht, und ich war halt noch nicht so weit, und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, und ich fand es einfach nicht toll und ich wollte es halt nicht, und ja. Und dann hat er es trotzdem irgendwie so in die Richtung gebracht, dass du es machen sollst und ja, musst. Ja, genau. Ja, und seitdem ist es unangenehm. Ja. Liebst du deinen jetzigen Freund sehr? Ja. Sehr? Ja, sehr. Kannst du da nicht für dich versuchen, so diese Millimeter-Theorie, Therapie, sag ich mal, vorzunehmen? Das heißt, dass du immer so ein kleines bisschen versuchst, wenn auch nicht sofort, aber dass du eben so in ganz kleinen Abständen näher kommst, in ganz kleinen Schritten näher kommst. Ekelt dich das, diese Vorstellung, es anzufassen? Ja, irgendwie schon. Ja? Ja. Aber sonst magst du seinen Körper sehr und streichelst ihn noch gerne, und es ist nur darauf bezogen. Ja, genau, das ist nur darauf bezogen. Ich würde das versuchen, wirklich schrittweise ganz vorsichtig zu machen. Mal nur mal einmal kurz streicheln und dann mal wieder sein lassen und dann vielleicht mal ein bisschen anfassen und dann streicheln, und dass es so ein bisschen steigerst einfach. Das machen wir ja teilweise. Solange er eine Hose anhat, dann geht es noch einigermaßen, aber wenn er dann die Hose aus hat, dann kann ich es einfach nicht. Ich weiß nicht, da ist wie eine Klappe, die zugeht und fertig. Das geht einfach nicht. Also wenn er die Hose anhat, geht es noch? Ja. Und das findest du ja auch okay dann? Ja. Hast du es immer so ein bisschen versucht schon, wenn er dann ganz entblößt neben dir liegt? Es ist ein ganz klein bisschen nur zu versuchen, nicht so viel. Ne? Ich habe schon versucht, aber irgendwie, es geht wie eine Klappe und dann geht nichts mehr. Ich meine, ich habe jetzt auch schon öfters mit ihm geredet und er sagt, oh, das ist das Normalste von der Welt und hin und her, und irgendwie versteht er es nicht. Wie geht er denn damit um? Das ist für ihn ja sicher auch schwierig, ne? Ja, er probiert halt auch, ne? Und Manu, und ach, ist doch nicht schlimm, und guck mal, und das ist doch ganz normal. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe nur diese Idee, Manuela. Dieses sehr vorsichtig, sehr langsam, schrittweise zu versuchen. Immer aus dem Hintergrund, dass du halt ja den Jungen sehr gerne hast. Das ist ja nicht irgendein Mann, mit dem du mal einen One-Night-Stand hast, sondern du machst ja auch etwas, was ihm sehr gut gefällt. Du tust ihm ja etwas sehr Schönes damit auch an. Vielleicht kannst du dich damit auch ein bisschen überzeugen, wenn du dir das so vor Augen führst. Versuch's mal, ganz vorsichtig. Ich werde probieren. Irgendwann klappt's und dann ist es ganz toll. Alles klar. Tschüss, Manuela. Ich danke dir. Ciao. So, ihr Lieben, falls ihr hier anrufen wollt und ihr die Telefonnummer nicht wissen solltet, das gibt es ja bei manchen Leuten auch noch, das sage ich jetzt den Radiohörern mal, die Fernsehleute haben es ja hier vor mir stehen, das ist die 0130 2911, kostenfrei, und ihr könnt heute anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, freies Thema, und ihr könnt auch hierhin faxen unter 0130 11 51 22. Und jetzt begrüße ich herzlich den Mike, und der ist 26 Jahre alt. Hallo Jürgen. Hallo. Prima, dass ich durchgekommen bin, und schnell zur Sache. Ja, wie helfe ich meiner Freundin? Kurz zur Vorgeschichte. Wir lieben uns seit 4,5 Jahren über eine Entfernung von 600 Kilometern. Sie stammt aus den neuen Bundesländern und ich aus dem Ruhrgebiet. sie war mal hier gewesen. Wir haben uns kennen und lieben gelernt. Und für uns war eins klar, wir wollen so schnell wie möglich zusammenziehen und eine gemeinsame Existenz aufbauen. Und da fing unser Problem an, mit dem so schnell ging nicht. Ja. Sie war seinerzeit noch in der Ausbildung gewesen und sie wollte nach der Ausbildung herkommen. Ich bin dann, wo sie die Abschlussprüfung beim ersten Mal souverän geschafft hat, arbeitslos geworden durch eine eigene Dummheit. Und da sagte sie sich, ja, jetzt sammle ich erstmal ein bisschen Praxis, wir sehen dann schon weiter. Sie hat halt zu mir gehalten, hundertprozentig, auch über die Entfernung. Mhm. Macht man sich jetzt so nicht vorstellen, weil man sich ja nur maximal 2-3 Mal im Monat sieht. Ja. Aber das ging über Telefonate, Briefe, Liebesbeweise, noch und nöcher, hundertprozentig. Hohe Telefonrechnungen wahrscheinlich? Ja, das natürlich auch. Ja. Anfangs natürlich ihrer Seite mit Telefonkarten, weil ja das Telefon am Anfang vor 4,5 Jahren noch nicht so weit verbreitet war. Ja. Aber wir haben im Prinzip alle Probleme mehr oder minder beseitigt. Nur das Einzige fehlte noch, dass wir eine gemeinsame Wohnung hatten und zusammen glücklich sein konnten. Mhm. Jetzt hat sich das aber jetzt schon seit 3,5 Jahren immer wieder verschoben. Einerseits, weil sie berufliche Lehrgänge belegt hatte, um sich weiter zu qualifizieren, um hier überhaupt angenommen werden zu können. Mhm. Sie hatte da was in Aussicht, nur da musste sie den Lehrgang haben. Den hat sie dann auch geschafft. Ja. Und dann war sie sich plötzlich nicht mehr so sicher, möchte sie aus ihrer Heimat weg und wirklich den Schritt weg tun zu mir hin. Mhm. Und hat die ganze Sache für sich nochmal in Anführungsstrichen still und heimlich überdacht. Mhm. Und ist jetzt letztendlich zu dem Schluss gekommen, sie möchte gerne in Dresden bleiben und hat seit dem letzten halben Jahr versucht, mir begreiflich zu machen, dass ich in Dresden auch mich wohlfühlen würde und so weiter. Dass du dich da auch wohlfühlen würdest? Ja, ja. Wohlfühlen in dem Sinne, dass sie nicht das Gefühl hat, sie würde mich nach Dresden zwingen. Ja, besteht denn von deiner beruflichen Ausgangsposition die Möglichkeit überhaupt Fuß zu fassen in Dresden? Die Möglichkeit, die besteht seit kurzem. Ich habe auch umgeschult in der Zeit. Mhm. Und fange am 1.4. eine neue Stelle in Düsseldorf an, mhm, die auch eine Filiale in Dresden haben. Und nach gut einem halben Jahr besteht die Möglichkeit, dort in Dresden Fuß zu fassen. Ja, das ist es doch. Ja, Domian, nur jetzt Folgendes. Sie hat so stark damit zu kämpfen, mit ihren Problemen jetzt, mit dem Herzog, dass sie mich zwingt, dass sie jetzt gar nicht mehr richtig will, dass ich jetzt sage, jawohl, ich tue den Schritt, ich qualifiziere mich da weiter und nehme die Chance der Firma wahr. Also du meinst, dass es gar nicht jetzt um dieses Hin- und Herziehen geht, sondern dass da der Wurm überhaupt in eurer Beziehung ist? Ja, weil plötzlich vor genau fast einem Monat hat sie den wichtigsten Lehrgang versiebt. Sie hat zwar noch nicht das offizielle Ergebnis, mhm, und ist jetzt auch aufgrund der Eltern, die jetzt definitiv arbeitslos geworden sind, so Mitte dieses Jahres, im seelischen und moralischen Tief. Mhm. Und sie ist jetzt auch noch durch den Lehrgang gedonnert. Ja, wie äußert sie sich denn jetzt zu diesem Vorhaben? Äußert sie sich wirklich klar oder eben nicht ganz klar, ob du nun kommen sollst oder nicht kommen sollst? Also sie äußert sich so, dass sie Angst hat. Sie hat jetzt 4,5 Jahre gewartet. Jetzt wäre theoretisch in einem halben Jahr die Möglichkeit. Wir hatten uns jetzt fest vorgenommen, wenn der Lehrgang jetzt bestanden wird im Sommer, dass wir zusammenziehen. So oder so. Ja. Aber jetzt ist sie durchgefallen, hat die Gewissheit, sie kann jetzt nun absolut nicht mehr herkommen. Sie hat gesagt, sie wird nur, wenn die Beziehung gefährdet wäre, absolut hier hinkommen. Das wäre das einzige Argument. Jetzt ist sie aber durchgeknallt durch die Prüfung und muss bei ihrer Filiale noch ein gutes halbes Jahr dranhängen, um den zu wiederholen. Was sagt sie denn zu deinem Umzug, ganz klar? Sie würde es sehr begrüßen, aber da ich nicht von Anfang an darauf eingewirkt habe, dass ich nach Dresden möchte, nimmst du mir das jetzt nicht mehr so ab, dass von mir spontan und plötzlich kommt, jawohl, ich komme nach Dresden. Möchtest du denn wirklich jetzt nach Dresden? Ja, ich möchte verdammt nochmal. Ja, dann musst du es dir doch auch klar machen, wenn ihr 4 Jahre miteinander zu Gange seid. Ja, das ist das eine. Jetzt hat sie während des Lehrgangs mit jemandem gelernt und ist fremdgegangen. Ach je. Ja, und das vor einer Woche. Und sie kann offen mit mir darüber reden, weil ehrlich ist sie in der Beziehung. Mhm. Sie sagt selber, sie weiß selber nicht, wie das passieren konnte. Sie hat immer gedacht, ich wäre ihr Typ gewesen, hundertprozentig. Ist denn so, dass sie, äußert sie sich über ihre Gefühle zu dir, klar? Ganz distanziert. Oh, das hört sich alles nicht gut an. Also distanziert in dem Sinne, wenn ich sage, ich liebe und vermisse dich, bejaht sie das auch noch, weil Gefühle sind 100% da, aber sie bringt das am Telefon absolut nicht rüber. Vielleicht hat die jetzt Torschusspanik. Oder Panik, dass wenn du dann da hinkommst, dass ihr dann gänzlich aneinander gebunden seid und sie das eigentlich gar nicht so will. Das könnte sein, ne? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, logisch. Mhm. Nur sie hat auch in dem Sinne niemanden, mit dem sie so reden kann, weil sie in keiner Clique ist. Die Eltern, die haben momentan genug eigene Probleme, da möchte sie sich nicht reinhängen. Das heißt, du musst oder ihr müsst erstmal wirklich eure Beziehung richtig besprechen und klären. Ja, sie sagt selber, es ist falsch, was sie gemacht hat. Sie fühlt sich mies und schlecht dabei. Na gut, das kann ja dann vielleicht auch einmal mal passieren. Ja, die Frage ist aber, hat sie sich letzte Woche, also vorgestern am Samstag wieder mit ihm getroffen, war zum Squashen und war dann anschließend bei ihm zum Hause zum Essen, in Anführungsstrichen. Sie hat mir zwar ein Versprechen gegeben, das kommt nicht vor, solange mit mir noch nicht alles klar ist, aber es ist... Hört sich nicht gut an. Nee. Wäre ich sehr skeptisch. Würde ich erstmal auch reserviert sein an deiner Stelle. Ich würde erstmal diese Beziehung klären, was da gebacken ist zwischen euch beiden. Und erst wenn ich sicher wäre, wenn du sicher bist, dass die Liebe richtig in Ordnung ist, dann würde ich diesen Schritt auch wagen. Aber das hört sich nicht gut an. Das sind so Signale, die einen noch sehr stutzig machen. Weißt du, und jetzt kommt das, was du eigentlich so sehr hast, wo ich versuche, sie direkt auch anzusprechen. Jetzt mach doch erstmal klaren Tisch mit meiner Liebe zu mir und der Liebe oder der anfänglichen Liebe zu ihm. Dann sagt sie, ich weiß nicht. Du weißt, dass ich da nicht so drauf kann, ne? Ja, wenn ich das so höre. Ja. Ich kann da auch nicht, aber ich möchte sie gerne noch relativ mit Samthandschuhen anfassen. Ja. Ich könnte jetzt auch sagen, gut, du hast mir jetzt so wehgetan. Man kann ja eine Weile, kann man das ja auch hinnehmen, dass jemand verwirrt ist. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Bei 2 Wochen. Ja, nur es gibt irgendwo einen Punkt, wo man dann auch nicht mehr jemanden einfach so warm halten kann, sag ich mal. Jetzt kommt Ostern und da haben wir vereinbart, da sehen wir uns nochmal. Ja, das ist doch gut. Das ist so eine Chance, sich vielleicht auch wieder näher zu kommen, sich auszusprechen und von da aus dann neu zu entscheiden. Mike. Eine Bitte noch. Ja. Oder ein Rat. Sie muss dem anderen aber klar und deutlich sagen, wenn sie sich für mich entscheidet, ja. Nur noch beruflich und sonst. Absolut. Absolut. Absolut, sehe ich so. Ja, weil sie jetzt sagt, sie hat ihm Hoffnung gemacht und ja, sie will da jetzt auch nicht enttäuschen. 2 Hochzeiten ist ja nicht Sache. Richtig, korrekt. Und so hänge ich hier rum. Mike, viel Glück. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Horst, 48. Hallo, Domian. Ja. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ich habe folgendes Problem. Meine Frau hat einen Kurschatten kennengelernt vor 2 Jahren und ich habe eine Annonce aufgegeben und habe eine nette Frau kennengelernt und sie sagte mir am Telefon, 8 Kinder. Erstmal habe ich gestutzt, habe ich gesagt, eine Frau mit 8 Kindern, Mensch, das ist ein bisschen viel. Aber erstmal, deine Frau hat einen Kurschatten kennengelernt. Ja, und hat sich von mir getrennt. Hat sich von dir getrennt, ja. Vor 2 Jahren. Ja. Und dann, ich bin ein Familienmensch und da habe ich gesagt, gibst du mal eine Annonce auf? Und dann habe ich eine Frau kennengelernt am Telefon und die hat 8 Kinder, also von 1 Jahr bis 18 Jahren. Und da war ich natürlich auch erst ein bisschen komplex, aber da habe ich diese Frau kennengelernt und habe gesagt, ist gut, das ist sie. Und wir sind auch schön ausgegangen, also es war alles ganz schön, aber sie zeigt mir praktisch die Kinder nicht. Und ich darf abends kommen ab 21 Uhr, sie hat mir auch die Telefonnummer nicht gegeben, ab 21 Uhr darf ich kommen, wenn die Kinder schlafen, nur der Kleinste mit 1 Jahr, der kommt dann schon mal an und mit dem kuschel ich dann schon rum und dann hat sie dann mal wieder 2-3 Tage Schluss gemacht und dann hat sie geweint und sagt, du kannst ja mal kommen und bringst deinen Hund mit, weil ich einen Hund habe. Und dann haben die Kinder mich gesehen mit dem Hund und dann habe ich gedacht, naja, nun ist das alles in Ordnung, die Kinder kennen mich, die mögen mich. Also hast du die Kinder doch gesehen? Ja, einmal habe ich die Kinder gesehen und fand das auch ganz toll, so für eine Stunde. Und da habe ich gedacht, naja, nun haben wir wieder ein vernünftiges Familienleben und das wird was. Aber wenn ich komme und sage, die Kinder, die verschließt sie praktisch immer vor mir. Immer noch? Wie lange geht das jetzt schon so? Das geht seit letzten Jahr September so. Und du würdest die Kinder sehr gerne sehen und mit denen was unternehmen? Sehr gerne. Also das ist für dich überhaupt kein Hinderungsgrund, dass da 8 Kinder sind? Überhaupt dich mit der, im Gegenteil vielleicht sogar? Überhaupt nicht. Ich habe die Kinder letzte Woche gesehen, ich gehe ab und zu so in so Schulen und gibt da so ein bisschen Unterricht. Da waren ihre beiden klein und die kennen auch meinen Hund und kennen auch mich. Und dann habe ich den Arm genommen und sag, drück die Mama mal schön. Und das haben sie dann wohl auch gesagt. Und dann, was sagt denn die Mama? Warum verhält sie sich so? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie finanzielle Probleme und sie hat ja die 8 Kinder von 4 verschiedenen Männern. Das macht mir auch nichts aus. Aber auch wenn sie finanzielle Probleme hat, ist das doch noch kein Grund, dass du die Kinder nicht sehen darfst. Ich nehme an, der zweite Mann, der unterstützt sie doch ein bisschen finanziell und dass er sie so ein bisschen unter Druck setzt. Also wenn ich da hinkomme, sie nimmt mich in den Arm und sie kuschelt mit mir und sie hat sagt, sie hat mich lieb. Und dann höre ich mal wieder 14 Tage nichts und dann ruft sie wieder an und dann empfängt sie mich im Bademantel. Naja, und dann geht das im Schlafzimmer so bis morgens 4 Uhr und dann gehe ich wieder weg. Und ich fahre da laufend an diesem Hausrand vorbei und gucke hoch und ich sehe sie auch. Und also du bist mit der Situation unglücklich und unzufrieden? Sehr unglücklich. Hast du denn den Eindruck, dass sie eigentlich damit auch unzufrieden ist und dass sie unter Druck steht? Das nehme ich wohl an. Also ich glaube nicht, dass ein Mensch so lügen kann, weil das, die Scherzliche rübergekommen ist. Ich habe sie auch schon mit zu meiner Familie genommen. Da waren meine Geschwister waren da. Wir haben uns ganz vernünftig unterhalten. Ich habe auch selbst zwei Töchter, 18 und 20 Jahre. Mhm. Da kommt sie gut mit aus. Meinst du denn, es könnte dir gelingen, durch wenn du noch mehr Vertrauen schaffst und dass ihr noch mehr Nähe miteinander findet, dass du es ihr ermöglichst, darüber zu sprechen? Denn das würde ihr wahrscheinlich doch auch gut tun, dass sie es dir zumindest erklärt. Dann kann man ja mit der Situation auch einfacher umgehen. Für dich ist das dann ja auch einfacher. Ja, das habe ich schon auf allen Wegen versucht. Ich habe gesagt, komm, ich biete dir an, ich bin einkaufen gefahren. Weißt du, bei 8 Kindern ist das eine ganze Menge. Mhm. Und habe gedacht, war meine Tochter mit, habe ich gesagt, naja, ist gut, jetzt kannst du die Sachen ja nach oben bringen und die Kinder sind da und dann sehen sie dich. Nein, die Sachen, die wurden unten vor der Haustür abgestellt. Vielleicht gar nicht so in Richtung, dass du direkt Aktionen da machst, sondern dass du, wenn du mit ihr alleine bist, versuchst, ihr habt ja offenbar auch ein schönes Verhältnis, ein gutes Verhältnis miteinander. Sehr gutes. Ja, dass du ihr klar machst, dass das eigentlich im Sinne einer engen Vertrautheit oder einer Liebe ist, wenn man sich alles erzählt. Dass sie dir nur mal erzählt, was da in ihr vorgeht und warum sie in solchen Zwängen steckt. Ja, das sagt sie leider nicht. Ja, aber darauf kommt es ja an. Und da würde ich an deiner Stelle, wenn auch sehr vorsichtig, aber doch hinwirken. Vielleicht ist es dann für dich auch einfacher, damit zu leben. Ja, auf jeden Fall. Oder es zu verändern auch, das Ganze. Also ich habe ja auch Zeit gelassen. Ich habe auch gesagt, na, ist gut. Genau. Mit den Kindern, das muss nicht von heute auf morgen sein. Ich würde ja auch sagen, dass dich, also an deiner Stelle, dass dich das halt auch immer wieder belastet und traurig macht. Und vielleicht kriegst du sie dann auch aus ihrer Reserve raus, dass sie dann was sagt. Und ihr das gemeinsam vielleicht auch lösen könnt, das Problem. Irgendwas scheint da ja zu sein. Das ist so mein Problem. Also ich... Mach ihr keinen Druck. Nein, aber Druck nicht. Zeig ihr, dass du da auch traurig drum bist. Habe jetzt wieder angerufen und so und dann hat sie sich wieder nicht gemeldet. Mhm. Und nun weiß ich nicht, ob das Richtige ist, dass ich mich immer wieder melde. Und wenn ich dann so auf Deutsch gesagt bagger und sage... komme und dann fahre ich hin, dann nimmt sie mich ganz herzlich in den Arm und sagt auch, dass sie mich lieb hat und so. Aber sie will nicht, dass ich da irgendwie über Mittag oder wie sich das so gehört oder frühstücken oder... Sag ihr das einfach alles mal, dass dir das so schwer fällt und dass du da so schwer dann zu knabbern hast. Und vielleicht kommt sie dir ja dann wirklich erklärungsmäßig ein Stückchen näher und das tut dann eure Beziehung auch gut. Ja. Viel Glück. Ja. Horst, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt haben wir 1:30 und das heißt eine kleine Musikpause. Hier ist 1Live Domian, Talkradio von 1Live, zu hören bei 1Live und zu sehen im WDR Fernsehen. Heute Nacht offene Talkradio-Show. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema 0130 2911 oder faxen unter 0130 11 51 22. Ingo, 23 Jahre, herzlich willkommen. Ja, hallo. Hallo. Ist Ingo. Ja. Es dreht sich das Thema Kampfhunde. Kampfhunde. Kampfhunde, genau. Weil es ja so, dass in letzter Zeit viel Negatives über Kampfhunde geschrieben wird. Mhm. Dass zum Beispiel Kinder angefallen werden, auch Erwachsene. Es wird wahrscheinlich nicht nur Negatives geschrieben, es passiert auch viel Negatives. Das ist klar, ne? Ja. Mhm. Aber ich bin der Meinung, ich habe auch einen Kampfhund, also von der Zucht her. Aber vom Charakter ist es ein Schoßhund. Mhm. Und es ist jetzt so, also in der Nachbarschaft ist der Hund ziemlich bekannt als, ich sag mal, treudofer Hund, der niemand was macht und der auch zu Kindern zugänglich ist. Also er spielt auch gerne mit Kindern. Ja. Es ist aber so, wir haben bei uns im Haus eine Familie, mit denen haben wir schon vor längerer Zeit schon einige Streitereien gehabt. Und wir waren in der Situation, dass sie behauptet hat, unseren Hund hätte ihren Hund angefangen und auch mit durch eine Bisswunde verletzt. Und es ging jetzt so weiter, dass diese Frau zum Ordnungsamt gerannt ist, hat das behauptet, dass ihren Hund angefangen worden ist, aber auch diverse andere Leute und sogar Kleinkinder, wenn unser Hund lebensbedrohlich gebissen wurde. Mhm. Und es sind jetzt Ordnungsamt und wollten halt mal rausbekommen, ob das wirklich stimmt. Dann hat das Ordnungsamt behauptet, ja, es wäre richtig. Mhm. Und wo wir dann nachgefragt haben, ja, wer sind diese Leute, kam bloß noch ein großes Schweigen noch. Mhm. Und wir sind jetzt so weit, wir sind dann zum Anwalt gegangen und wollten es halt aus ihnen regeln lassen. Da hat der Anwalt gemeint, okay, wir müssen jetzt so weit gehen, dass diese Familie uns einen Attest bringt, dass der Hund beispielsweise gebissen worden ist, kommt aber auch nichts. Mhm. Und wir haben unter anderem das Gefühl, dass das Ordnungsamt bei uns in der Stadt, dass die den Leuten halt ziemlich beisteht, weil das Ehepaar, die sind beide im Stadtdienst, sind die integriert. Und uns sind praktisch alle Hände gebunden, unser Hund muss einen Maulkorb tragen, obwohl es selbst unangebracht ist. Das ist schon eine heikle These. Ist natürlich auch sehr schwer, weil wir jetzt die Gegenseite nicht hören können, da was zu sagen. Man kann natürlich generell zu diesen Kampfhunden sagen, also ich finde es in Ordnung, wenn die Maulkörbe tragen. Auch wenn einige Hunde in Ordnung sind. Deiner mag ja in Ordnung sein. Aber es passieren halt schlimme Sachen, ne? Und es passieren meistens immer die schlimmen Sachen mit diesen Kampfhunden. Ist klar, aber das ist eine reine Erziehungssache. Natürlich, klar. Meistens auch so, man kann beispielsweise einen Dackel, der ziemlich treu ist, ja auch so eine Art Kampfhund machen, weil meistens, natürlich, wenn man mal zur Stadt läuft und wird ein Hund angekläfft, ist es meistens ein kleiner Hund. Klar, aber ein Dackel kann eben nicht so schlimmes Unheil anrichten wie ein Pitbull, ne? Ist klar. Aber meistens auch so, das macht eine Presse, dass diese Kampfhunde die Leute anfallen, dass die frei rumlaufen. Mhm. Und wir sind ja so, dass wir unseren Hund prinzipiell an der Leine halten. Mhm. Also kann er da entsprechend an jemanden anfallen. Mhm. Weil immer jemand da ist, wo... Trotzdem, Ingo, kannst du nicht verstehen, wenn man, nehmen wir mal an, es gibt sogar eine gesetzliche Regelung, dass diese als besonders gefährlich geltenden Hunde generell, wenn sie draußen sind, einen Maulkorb tragen sollen. Das wäre doch okay, oder nicht? Normalerweise, sagen wir mal, wo es angebracht ist, ja. Na gut, aber du kannst ja nicht von Fall zu Fall immer entscheiden. Ich sag's mal, wenn eine gesetzliche Regelung käme, damit könnte man doch als Tierhalter auch leben, oder? Der Tierhalter schon, aber der Hund halt nicht. Weil das habe ich jetzt auch gemerkt, dass so ein Hund also regelrecht depressiv wird, wenn er einen Maulkorb tragen muss. Mhm. Weil normalerweise war er halt ein Hund, der Leute halt begrüßt hat, Schwanzwedel, hochgesprungen, begrüßt halt. Und wenn er Maulkorb trägt, ist er halt wirklich depressiv und deprimiert. Habe ich keine so große Ahnung von, aber mir ist dann immer noch ein depressiver Hund lieber als denn ein zerfleischtes Kind. Das ist klar. Mhm. Aber ich nehme mal so, der Hund ist jetzt 5 Jahre alt und hat bis jetzt noch niemanden angefallen. Mhm. Aber es ist eine müßige Diskussion. Es ist immer dasselbe, wenn man mit Leuten redet, die solche Hunde haben. Mhm. Da beteuern natürlich alle immer, mein Hund ist superklasse und der tut nichts und der ist so lieb und so. Und es passieren eben doch immer wieder Sachen. Ich habe in der Familie gerade noch, eine Weile ist es schon her, so einen Fall erlebt mit einem, wie heißen die, diese großen schwarzen Hunde? Diese, wie heißen sie noch? Rottweiler. Ja, Rottweiler, genau. Mhm. Mhm. Wo auch mein Verwandter wirklich die Hand ins Feuer gelegt hat und er hat dann ein Kind angefallen. Aber sagen wir so, wie gesagt, bei denen muss angebracht, das ist klar. Mhm. Aber bei uns in der Nachbarschaft ist auch ein Kampfhund und der hat schon wirklich Leute angefallen, aber bis jetzt heute noch keinen Maulkorb zu tragen. Mhm. Schlimm. Da finde ich, da machen die komische Unterschiede. Also ich bin lieber ein bisschen mehr vorsichtig als denn zu nachlässig. Es geht einfach um Leben und Gesundheit von Kindern und auch von Erwachsenen. Ja, gut, ne? Das ist klar. Aber wieso bekommt dann der Kampfhund, der wirklich mehrere Leute angefallen hat, weiß ich und jetzt auch ziemlich verletzt ist, der bekommt keinen. Unser Hund hat dann niemand angefallen. Dann würde ich schon sagen, okay, man geht hin, macht entweder prinzipiell Maulkorbzwang für Kampfhunde oder keinen. Ja. Weil ich sage mir eher mal, ich würde lieber einen Kampfhund, der wirklich berühmt ist, wer ist, dass er Leute anfällt, entweder dem Maulkorb gebe, aber nicht hingegen beim anderen Hund ist prophylaktisch machen. Also, das zum Thema Kampfhunde von Ingo, 23. Mach's gut. Okay. Tschüss. Thomas ist dran und der ist 21. Jo, hallo Domian. Mhm. Guten Abend. Erstmal wollte ich sagen, es ist ganz witzig, wenn man seine Sendung gleichzeitig im Fernsehen und im Radio hört und beide mal Lautstärke in etwa gleich auspegelt. Aha. Dann gibt es einen ganz, ganz tollen Hall. Das klingt absolut basic irgendwie. Basic. Ich hoffe, du hast jetzt alles runtergefahren. Ich habe alles runtergefahren, oder hörst du mich nicht so gut? Das ist okay, ja, sonst pfeift es nämlich. Nee, also bei mir pfeift es nicht. Und nee, bei mir auch nicht. Aber jetzt geht's los. Ja, mein Thema ist, klingt ein bisschen absurd, aber ich schlucke ab und zu Gegenstände runter. Was heißt Gegenstände? Es hat so angefangen, dass ich wohl als Kind meine Glasmurmel geschluckt habe, mehr oder weniger aus Versehen. Dann eine ganze Zeit gar nichts. Und dann ging das so los, dass ich Bonbons, also runtergeschluckt habe, ohne sie wirklich aufzulutschen. Passiert mir auch manchmal. Ich habe es dann mehr oder weniger aber absichtlich gemacht. Ja. Weil das, ich weiß nicht, das Gefühl ist ganz witzig, irgendwie so einen Klumpen durch die Sachen zu kriegen. Aber klingt noch nicht sonderlich gefährlich. Was denn aber mal war, ist, dass ich zugegebenermaßen im besoffenen Zustand als Party-Scherz, sonst wie, man hat mich dann dazu überredet, einen zerknickten Bierdeckel genommen und dann auch runtergeschluckt habe oder runtergespült habe. Ich wollte sagen, rutscht der überhaupt? Der rutscht, wenn man viel Bier dazu hat, sage ich mal, würde. Also, stelle ich mir wiederum, also eine Kugel kann ich mir noch vorstellen, das glitscht irgendwie so schön runter, aber so ein zerbrochener Bierdeckel, hat sich das denn dann noch mehr gesteigert? Ja, es hat sich sogar insofern noch ganz krass gesteigert, dass ich, also ich habe das öfter mal Sachen im Mund, ich weiß nicht, ob aus Nervosität oder warum ich es mache, es hat sich insofern gesteigert, als dass ich eine, so eine Batterie, die man jetzt im Gameboy oder im Walkman hat, also so eine 1,5 Batterie, ja, allen Ernstes eben genommen habe, im Mund genommen hatte und dachte, wie ist es runterzuschlucken, hab's dann demnach auch getan. Das Ganze kommt dann eben auf, in Anführungszeichen, normalen Wege wieder raus. Die kann... Aber, war noch, Saft in der Batterie danach? Hast du ich habe sie nicht mehr ausprobiert. Ich habe dann samt Geschäft runtergespült. Ich meine, da wird's ja schon ernst, ne? Eine Batterie. Nein, das dachte ich mir dann eben auch. Also so ganz gesund kann es im Endeffekt nicht sein. Also im Prinzip, das sieht so aus, dass du gerne ab und zu mal einen Gegenstand schluckst. Ja, aber ohne jetzt irgendwie, also der Redakteur hatte mich auch gefragt, ob mich das jetzt irgendwie sexuell irgendwie erregen würde, dem ist nicht so. Was meine Redakteure immer denken. Also ja, ich hätte überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob das was Sexuelles ist. Nee, dem ist nicht so. aber es ist, was weiß ich, dass ich, Mensch, ärgere dich nicht, Steine, oder kleine Schachfiguren auch im Mund habe und dementsprechend auch schon mal runtergeschluckt habe. Zumindest die Mensch, ärgere dich nicht, Steine. Auch Kugelschreiber? Kugelschreiber nicht, nein. So weit geht's dann nicht. Also die Batterie, gut, das kommt in etwa vielleicht auf selbe Niveau. Ich weiß nicht, warum ich es mache. Wie oft kommt das denn vor? Kann ich, also es gibt jetzt keine regelmäßigen Abstände. Ab und zu, wenn ich jetzt vom Fernseher hocke und irgendwas im Mund nehme, das ist doch schon mal, teilweise eben auch unbewusst. Und das ist, es ist bisher immer gut gegangen, es ist alles dann auf natürlichem Wege rausgekommen. Ja, das hast du kontrolliert? Das habe ich kontrolliert, zumindest bei der Batterie habe ich es kontrolliert. Ja. Hast du da nicht Schiss gehabt? Also, im wahrsten Sinne des Wortes ja. Ja, nee, wirklich, also wenn ich eine Batterie im Magen hätte, da sind ja nur Säuren und weiß ich was da alles drin. Ich hatte auch erst überlegt, zum Arzt zu gehen. Zum damaligen Zeitpunkt, ist schon ein bisschen her, also es hat angefangen, da war ich, 15 oder so, dann, also wo es dann wieder angefangen hat mit dieser Bierdeckelsache, dass ich dann das dementsprechend auch meinen Eltern ja hätte sagen müssen, die hätten mich doch für total verrückt erklärt. Es ist schon eine bizarre Vorstellung. Du sitzt auf dem Topf und irgendwann geht's plong und dann liegt da eine Batterie in. Ja, so plong, das ist dann schon mit verarbeitet, sage ich mal. Also nicht, ja, dass es jetzt irgendwie klein verdaut wurde, aber. Jetzt erkläre uns bitte, was für ein Spaß du dabei empfindest, wenn du so etwas, solche nicht verdaulichen Gegenstände herunterschluckst. Ich kann den Spaß nicht wirklich genau definieren. Also es ist so, es ist witzig irgendwas, was heißt witzig, das ist ein blödes Wort, jetzt fällt nichts anderes ein, wenn man merkt, dass einem sowas im Rachen runtergeht. Oder Aber es könnte, du könntest doch eigentlich dann auch immer Sachen runterschlucken, die, also Lebensmittel runterschlucken, die man dann auch verdaut. Warum muss es etwas sein, was eben nicht verdaut ist? Es müssen harte Gegenstände sein. Na klar, könnte ich jetzt irgendwie eine Kartoffelkrokette, ja gut, eine Nuss samt Schale oder so, das habe ich im Übrigen auch schon gemacht. So, kommt aber aufs Gleiche raus wie eine Glasmurmel, sage ich mal. Stimmt, ja. Das ist kein großer Unterschied. Es ist irgendwie, weiß nicht, es ist ein witziges Gefühl. Ich kann's nicht. Es ist einfach vielleicht so eine Marotte von dir, ne? Das kann sein. Ich hatte nur, also zumindest bei der Batterie, dann die Befürchtung, dass es dann doch irgendwie mal ausartet. Nur da habe ich mir dann selber mal im Kopf gefasst und dachte, jetzt hört es auch ganz auf, aber irgendwie aus Nervosität, was weiß ich, Dann was war der letzte Gegenstand, den du geschluckt hast? Der letzte Gegenstand war eine Menschenärgerlich-Figur. Also das ist dann mehr oder weniger doch schon wieder ein Rückschritt, sag ich. Also ich muss selber drüber lachen. Das klingt sehr witzig, ja. Ich meine, solange du keine Kopfhörer oder keine Uhren oder was gibt's denn sonst noch? Also, was habe ich denn hier rumliegen? Keine Fernbedienungen von Fernsehern schluckst? Wird dann schon kompliziert. Was ich auch noch gemacht habe, was auch nicht so gesund höchstwahrscheinlich ist, ist eine Zigarette. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das lässt sich im Übrigen auch nicht so gut schlucken, weil sich der Speichel am Papier festsaugt und einem das dann irgendwie im Rachen klebt. Bei was hast du denn am meisten Spaß, was du schlucken könntest? Macht keinen Unterschied. Also diese Glasmurmeln, das ist noch am angenehmsten, sage ich mal. Mhm. Also Bierdeckel, was heißt, es kratzt nicht wirklich, aber es ist doch seltsam, weil ich da auch das Gefühl hatte, dass es irgendwie hängen geblieben ist, so auf halbem Wege. Also ich meine, es kann ja vielleicht in 98% der Fälle oder noch öfter gut gehen, aber du riskierst ja auch immer deine Gesundheit, ne? Also bei der Batterie hätte es wahrscheinlich vielleicht sogar böse ausgehen können. Ja. Oder wenn eine Glaskugel, weiß ich, irgendwie zufällig einen Sprung hat und irgendwas, ne, dass du innere Verletzungen davon trägst und dann hört der Spaß auf, ne? Er hört auch dann auf, wenn es jetzt irgendwie auf der Mitte stecken bleibt. Ich hätte hier jetzt keinen, dem ich Bescheid sagen könnte, sag ich mal. Ich kann nun, glaube ich, auch nicht mehr so gut telefonieren. Mhm. Könntest du denn dieses von heute auf morgen sein lassen? Ich weiß es nicht. Also ich glaube nicht. Es hängt mit meiner Nervosität zusammen. Irgendwie, wenn ich hier sitze, ich glaube, ich mache es zu 90% auch unbewusst. Dann eben. Also ich merke es klar in dem Moment, dass ich schlucke und so, aber es macht mir dann nichts aus. Aber es kann auch mal sein, dass ich dann irgendwas im Mund habe und... Kontrollierst du das denn auch immer, ob das dann auch wieder rauskommt? Nein. Ich vergesse es teilweise auch schlicht und einfach. Du gehst davon aus, dass du nicht den Bauch voller Murmeln hast und so. Sollte vielleicht mich mal dementsprechend röntgen lassen. Oder wahrscheinlich irgendwann, wenn du mal routinemäßig untersucht wirst, dann sehen die da einen ganzen Abfallhaufen. Das ist ein bisschen komisch. Thomas, hab ein Auge drauf, sagen wir mal so. Ja, ne? Wir lassen uns mal so verabschieden. Alles klar. Ich möchte ganz kurz noch meine Freundin Simone grüßen und blub blub. Blub blub, ja. Thomas. Alles klar. Tschüss. So, von blub blub zu Elke und die ist 19. Ja, hallo. Hallo. Das ist ja verrückt, ne? Sachen schlucken. Hast du das auch schon gemacht? Nee, um Gottes Willen, nee. Ich kaufe höchstens mal einen Kugelschreiber oder so, aber... Ja. Hab ich auch noch nie gehört, sowas. Das ist ganz komisch, dich jetzt so zu sehen und deine Stimme so im Telefonhörer zu hören. Das glaube ich. Du siehst mich jetzt im Fernsehen und telefonierst mit genau, mir. Genau, ja. Ich wollte dir von meinem Freund erzählen. Mhm. Also mein Freund ist 24, ist türkisch. Mhm. Und letztes Jahr im Sommer ist er mit seiner Familie in die Sommerferien gefahren. Und dann hat er mich immer noch von da angerufen, hat gesagt, oh Elke, ich vermisse dich und so. Ja, und dann hat er sich auf einmal nicht mehr gemeldet. Und dann hat er mir später erzählt, dass er am 16.07. sich verlobt hat und am 17.07. gleich geheiratet hat. Während des Urlaubs? Während des Urlaubs, ja. Und das war auch gar nicht vorher geplant. So, seine Mutter meinte, ja, wir gehen jetzt zu Besuch bei einer Freundin und dann, ja... hat das Mädchen irgendwas zu trinken reingebracht und dann haben ihn alle angeguckt und meinten, ja, willst du sie heiraten? Und dann war er wohl so vor den Kopf geschlagen und hat einfach nur so ja gesagt. Ja, und dann war es natürlich passiert. Und er meinte, er wäre erst aufgewacht, als er eben die dieses Hochzeitsding da unterschrieben hat. Mhm. Ja, und dann ist er wiedergekommen aus dem Urlaub, hat sich überhaupt nicht gemeldet. Ich musste hinter ihm her telefonieren. Da wusstest du noch von nichts? Nein, ich wusste überhaupt nichts. Und ich habe auch die ganze Zeit geheult und auch in seinen Armen geweint und meinte, oh Gott, was ist denn bloß los mit dir? Und ja, er ist die ganze Zeit vor mir weggelaufen und dann kamen seine Eltern eine Woche später und dann hat meine Mutter da angerufen und dann meinte die Mutter von meinem Freund, ja, bitte hier nicht mehr anrufen, er hat in der Türkei geheiratet. Ach, er hat es dir selbst nicht mehr gesagt? Nein, er hat es mir selber nicht gesagt. Die Flasche. Ja, und dann hatte ich Gott sei Dank meinen besten Freund hier und ich habe erstmal 4 Stunden wirklich ununterbrochen nur geheult. Ja, verständlich. Weil das war wirklich, also ich liebe ihn immer noch. Mhm. Ich habe ihn mit 16 kennengelernt und wir sind jetzt fast 3 Jahre zusammen. Ja, Elke, und das war's dann? Hast du ihn nie wieder gesprochen? Doch, also wir haben uns erst dann nicht mehr gesehen und ich hatte auch so einen Hass auf ihn. Ich hätte ihn, glaube ich, totschlagen können, weiß ich nicht. Mhm. Und dann haben wir uns aber doch getroffen und dann meinte er, ja, er wolle sich das erstmal überlegen und dann haben wir uns doch wieder getroffen, ja, und seitdem treffen wir uns und jetzt hat er eben vor, die Scheidung einzureichen. Wo lebt denn seine Frau? In der Türkei oder ja, ist sie in hier? Der Türkei, in der Türkei. Und da soll er ja im Sommer hinfahren, dann die Hochzeitsnacht machen, sodass sie mit herkommen kann. Hältst du es für möglich, dass das so eine Trickserei ist, um die Frau hierher zu holen? Wie? Also, dass sie einfach dann nach Deutschland kommen kann, auf diesem Wege. Nein, das wird wohl echt sein. Nee, klar. Mhm. Das ist richtig. Und haben die Familien das schon, das ist ja auch Tradition, schon irgendwie so ausgekommen? Nee, vorher war das nicht geplant. Die haben da irgendwelche Mädchen immer vorgesetzt und dann, bei der hat er dann eben nun ja gesagt, weil er da wohl... Aber es müssen ja irgendwelche Leute, sprich dann die Eltern und die Verwandten müssen es ja eingefädelt haben. Ja, ne? Klar, werden sie wohl, aber ihm nichts vorher gesagt. Ja, klar, ja. Ja, und jetzt haben wir eben vor, die Scheidung einzureichen und es ist nur so, dass jedes Mal, wenn wir vorhaben, zum Konsulat zu gehen, passiert irgendwas. Also entweder verliert er sein Portemonnaie mit dem gesamten Geld drin oder er hat verschlafen oder sonst irgendwas. Und weiß denn seine Familie, dass er plant, die Scheidung einzureichen? Nein. Er hat auch große Angst davor. Weiß denn die Familie, dass ihr wieder in Kontakt seid? Die ahnen es. Die Mutter sagte mal, ja, du triffst dich wieder mit Elke und so. Wie alt ist dein Freund? 24. Ja, und das ärgert mich eben so, dass er mit 24 nicht den Mut hat, auf den Tisch zu hauen und zu sagen. Sehe ich ganz genauso. Ich habe auch kein Verständnis dafür, Tradition her, Tradition hin, dass er dieses hat mit sich machen lassen. Ja, eben. Und er kannte die noch nicht mal. Er hat die einen Tag wirklich eine Stunde gesehen und zwei Stunden später war die Verlobung. Und dass er dann, kann man ja vielleicht immer noch Verständnis haben, der ist irgendwie überrumpelt worden. Ne? Da war viel Tara und Familie. Ja, er saß da und wusste, hat nichts mehr gedacht, hat blöde gegrient und meinte ja. Aber seitdem ist sehr viel Zeit vergangen und spätestens ein paar Wochen später hätte er zur Besinnung kommen müssen und seine eigenen Entscheidungen treffen sollen. Aber es klingt auch sehr feige, ne? Ja, es ist auch feige und ich weiß auch wirklich nicht, was ich im Moment davon halten soll. Ich meine, wir wollten letztes Mal hingehen und dann kam er morgens und meinte, ja, ich habe mein Portemonnaie verloren. Ja, üble Ausreden. Ja, ich weiß nicht, ob das nun wirklich so ist, dass er sein Portemonnaie echt verloren hat oder nicht. Ja, wie du das jetzt erzählst, klingt das schon so, als würde er immer wieder den Schwanz einziehen, ne? Bevor er da aktiv wird. Na, ich meine, ich frage ihn ja auch immer, ich sage, lass uns mal ganz vernünftig reden, wenn du jetzt wirklich das nicht willst, wenn du dich nicht scheiden lassen willst, dann sag mir das bitte, quäl mich nicht weiter und sag mir das ganz ehrlich. Dann sagt er, nein, ich will mich scheiden lassen und ich liebe dich und ich will dich nicht verlieren. Wenn er das so klar sagt, dann sag du ihm auch, okay, dann aber jetzt auch wirklich und endgültig beweise es mir auch und lass es uns angehen. Ja. Und ich würde mich da an deiner Stelle auch nicht mehr so sehr lange hinhalten lassen. Ja. Das ist schon sehr beleidigend, was da abgegangen ist. Ich finde es sehr beleidigend. Ja, und das war, meine Eltern wussten das ja erst die ganze Zeit nicht, dass ich mich weiter mit ihm treffe und das kam irgendwie letzten Monat, kam das raus. Aber du liebst ihn sehr, ne? Ja. Mhm. Ja, und da sind sie, also letzten Monat sind sie dann zu meinem besten Freund, wo er wohnt, sind sie hingefahren und haben natürlich da sein Auto gesehen. Und da war denen natürlich klar, ja, jetzt wussten sie ganz genau, dass ich mich noch mit ihm treffe. Dann war hier die Hölle los und, oh Gott, und dann habe ich meinem Vater einen Brief geschrieben. Also ich kann besser mit meinem Vater als mit meiner Mutter. Und dann habe ich meinem Vater einen Brief geschrieben und habe ihm gesagt, dass ich meine Eltern ganz doll liebe und ich wollte die ja nicht so enttäuschen. Aber dass er das bitte akzeptieren muss, sonst bin ich nicht mehr seine Tochter. Und dann hat er auch gesagt, okay, wenn ich die Beweise sehe, dass er die Scheidung eingereicht hat, ist das okay. Ja, und jetzt ist natürlich, ich kann ja nicht meinen Eltern sagen, ja, er hat sein Portemonnaie verloren. Lächerlich. Ja. Lächerlich. Also, dein Standpunkt gefällt mir schon sehr gut. Also wenn er nicht bald handelt, würde ich an deiner Stelle auch schon ein bisschen skeptisch werden, was ich da für einen Freund habe. Ja. Ne? Das ist ja alles Larifari, hin und her und keine klare Position und kein Rückgrat. Ja, ich weiß auch nicht. Also auf der einen Seite, da ist er so, also er wirklich, er trägt mich auf Händen, er erfüllt mir jeden Wunsch und ist auch wirklich ganz lieb, aber nur, dass er eben so feige ist, das ist wirklich... Lass es nicht mehr lange mit dir machen, fordere dein Recht ein. Ja. Und wenn es nicht funktioniert und wenn es noch so bitter ist, dann zieh auch die Konsequenzen daraus. Ja. Ich finde das schon sehr bewundernswert, wie du dich bisher verhalten hast. Aber nun ist er am Zug, ne? Aber absolut, mit allerhöchster Eisenbahn. Ich wünsche euch beiden viel, viel Glück. Gut, ja. Elke, tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt begrüße ich ganz herzlich die Nicole. Ja, hallo. 30 Jahre alt. Richtig. Hallo. Ich bin etwas hippelig. Ui. Also das Problem ist das, also ich habe einen Freund und von meinem Freund habe ich eine Tochter. Das Problem ist dies, dass meine Tochter als rechtlich als ehelich gilt. Warum? Ja, ich war vorher verheiratet, die Scheidung habe ich ziemlich spät eingereicht und dann ist die Scheidung ausgesprochen worden, dann gibt es dann noch eine gewisse Zeit, wo wir dann die Scheidung nochmal zurückziehen können. Mhm. Moment, aber du warst nicht verheiratet mit deinem Freund? Nein, der kam später. Und das Kind ist aber das Kind deines Freundes? Ja, richtig. Mhm. Nicht von meinem Ex-Mann, aber das als rechtlich ist es von meinem Ex-Mann. Also rechtlich gesehen, von der rechtlichen Seite her, also es interessiert keinem, ob das jetzt von meinem Freund ist. Es interessiert einfach nur, faktisch einfach nur, dass es eben von meinem Ex-Mann ist. Angeblich. Ja. Also rechtliche Seite. Weil du, als du das Kind bekommen hast, noch verheiratet warst. Oder wie? Ja, noch nicht die Scheidung, oder nur die rechtskräftig. Die war noch nicht rechtskräftig. Die aber ist nur ausgesprochen worden und dann... Ach, das ist ja absurd, das habe ich noch nie gehört. Doch, und, ist so. Also, weil die Scheidung noch nicht rechtskräftig war... Richtig. Und obwohl dieses Kind nicht von deinem Ex-Mann ist, genau, gilt es... Ja. Ach, das ist ja irre, das habe ich auch nie gehört. Doch, das ist so. Mhm. Als ich bei meiner alten Mädchen war und die hat dann eben auch gesagt, gehabt, ihre Tochter ist noch rechtlich gesehen von ihrem Ex-Mann. Das ist unglaublich. Und, aber ich sage, das gibt's doch nicht. Doch, das ist aber so. Jetzt muss ich, jetzt bin ich erstmal hergegangen und habe ein Sorgerechtsverfahren eben eingeleitet. Das Sorgerecht ist mir zugesprochen worden, weil ich immer gesagt habe, mein Ex-Mann ist nicht der Vater von meiner Tochter. Und jetzt bin ich gerade bei einer Vaterschaftsklage, habe ich dann noch laufen jetzt, gegen meinen Ex-Mann. Gegen deinen Ex-Mann? Ja. Eine Vaterschaftsklage gegen den Ex-Mann? Ja, muss ich ja machen. Das ist ungeheuer verwirrend und kompliziert. Ja, genau. Besteht er denn darauf? Sagt er denn, dass er der Vater ist, oder wie? Nein, er auch nicht. Also ich nicht und er nicht. Und wenn ich jetzt nichts mache und wenn er nichts macht, bleibt es weiterhin noch, dass er der Vater davon wäre, rechtlich gesehen. Und jetzt bin ich aber, weil ich bin mehr so der Typ, wo eben sagt, ja, okay, klare Grenzen, klare Linien, ich möchte, dass mein Freund oder dass mein Ex-Freund jetzt, ich weiß nicht, wie weit die Beziehung jetzt eben jetzt noch geht, weil das war auch so viele Sachen vorgefallen sind, steht es jetzt auch ziemlich auf die Kippe. Also das ist nämlich jetzt eigentlich das ursprüngliche Problem, jetzt eigentlich, wieso ich angerufen habe. Ja. Dass ich vom Verstand her sage ich, ja, okay, mein Freund ist nichts. Also ist, ist nicht der Richtige, aber er zieht mich immer wieder wie so ein Magnet an, ne? So einfach flupp, ne? Und ich finde das total schlimm und ich komme aus der Situation überhaupt nie raus. Und dann, wenn ich versuche, mit ihm ein klärendes Gespräch zu führen, ja, entweder hört er mir nicht zu oder er sagt nichts dazu, er gibt da keine klare Äußerung. Ich habe ihm schon gesagt, ja, wie es jetzt ausschaut, ob wir die Beziehung noch weiterhin führen wollen oder was überhaupt Sache ist. Ne? Ja, aber da kommt nichts rüber, überhaupt nichts. Sehr schwierig, ne, von außen da jetzt einen Standpunkt zu beziehen, weil wahrscheinlich ein Wust von Informationen nötig ist. Ja, weiß ich wohl. Ja. Es eskaliert. Ja. Und mir fällt im Moment die Decke dermaßen auf den Kopf, also wo ich ja merke, dass ich ab und zu dann meine Aggression an meine Tochter auslassen könnte. Aber ich lege sie dann immer erst mal weg und dann versuche erst mal selber mit mir klar zu kommen. Nicole, ich glaube, dass wir das in ein paar Minuten nicht hier auseinanderfisseln können. Ja. Ich biete dir an, dass du mit unserem Psychologen vielleicht ein bisschen eingehender gleich redest. Ja. Ist das ein Angebot? Ja. Ja. Dann leg mal auf, der Peter ruft dich gleich an. Ja, okay. Danke. Tschüss, ciao. Jetzt begrüße ich noch herzlich Yvonne und die ist 20 Jahre. Hallo? Ja, Yvonne. Hallo. Hi. Hi. Du hast angerufen, zu welchem Thema? Ja, ich habe da so ein Problem, ich bin noch ziemlich verliebt in meinen, in den Vater meines Kindes. Und das ist so dumm gelaufen. Also ich habe damals immer erst gedacht, das wäre von meinem Ex-Freund, dann habe ich das rausgestellt, dass er doch der Vater ist und ich habe ihm das damals gesagt, dass ich schwanger bin, von wem anders, und er wollte noch mit mir zusammenbleiben. Und dann, als ich das rausgestellt habe, dass er doch der Vater ist, dann wollte er von mir nichts mehr wissen. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Also, er wohnt auch hier im Ort und ich sehe den eigentlich fast jeden Tag. Also wir reden auch miteinander noch und es läuft mit auf dem Vaterschaftstest, weil wir ganz sicher gehen wollten. Aber du bist dir sicher? Ja, wir sind uns alle sicher. Also die Verwandten und so, also, die sieht auch total aus. Du liebst ihn, er liebt dich nicht. ich weiß es nicht so genau. Also wir haben schon so oft miteinander geredet und ich habe ihm auch oft meine Gefühle gesagt und so. Und er meinte immer, ja, er wollte auch mit uns zusammen sein und so, aber er kann es im Moment noch nicht, weil, also seine Mutter sagt immer, er ist noch nicht so erwachsen. Wie alt ist er denn? Ja, er ist auch 20, nur er hat noch total irgendwie Flausen im Kopf. So. Hat noch keine Verantwortung. Und so. Wie, hat er das Kind gesehen? Ja, hat er schon öfters, also und wie, die Schwester erzählt immer, die hat es auch immer öfters und sie erzählt immer, wenn er da ist, nimmt er sie auch immer auf den Arm oder so, aber in meiner Gegenwart macht das auch nicht. Ach, macht das auch nicht, dass er dann auch eher distanziert sogar dem Kind gegenüber, seinem Kind gegenüber. Ja. Mhm. Wie würdest du die Beziehung oder die Gefühle beschreiben, bevor das Kind kam zwischen euch? War also wir waren eigentlich ganz gut, also wir haben viel unternommen, auch mit der Clique und so. Mhm. War es denn, also ganz gut, klingt ja eher so mittel, oder war es richtig euphorisch? Also für mich war es schon schön. Ja, für ihn vielleicht nicht so sehr. Ja, das, auch nein, das würde ich nicht sagen. Das ist schwierig, ne? Ja. Das heißt, du möchtest gerne mit ihm zusammen sein? Ja. Würdest du auch gerne mit ihm wohnen, zusammen wohnen? Das muss nicht unbedingt, aber ich würde mich freuen, wenn er ab und zu mal kommen würde, um nach der Kleinen zu fragen, weil er läuft ja auch tagtäglich an mein Haus vorbei und so. Und hat eigentlich auch noch nie geklingelt. Das ist die ganz große Frage, ob er einfach im Moment nur irritiert ist und vielleicht mit der Situation nicht so klarkommt, dass er nur so jung schon Vater geworden ist, oder ob er dich und ob er dich noch liebt. Ne? Das ist ja die entscheidende Frage. Und das musst du rauskriegen. Wenn er dich nicht mehr lieb hat oder nicht großartig lieb hat, dann wirst du wohl diese bittere Wahrheit schlucken müssen, ne? Dass er nicht da ist. Ich wünsche dir trotzdem viel Glück, wenn das auch ein bisschen heftig ist im Moment. Alles Gute, Yvonne. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So, Freunde, das war die erste Sendung in dieser Woche. In der Technik war Annette Bastian und morgen haben wir ein Thema. Und da ist das Thema Liebe, Leben ohne Liebe. Leben ohne Liebe. Auf wen von euch trifft aktuell dieser Satz zu und wer von euch hat in der Vergangenheit sehr lange ohne Liebe leben müssen? Ich freue mich auf eure Anrufe. Ihr könnt uns erreichen. Wie immer ab 0 Uhr unter 0130 29 11 und wir sind im Radio und im Fernsehen um Punkt 1 und um Punkt 2. Ach, um Punkt 1 bis Punkt 2. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.